Dennoch argumentieren die amerikanische Evolutionsbiologin Lida Cosmides und ihre Kollegen, dass Rasse keine psychologisch relevante Kategorie darstellt. Menschen neigen zwar von Natur aus zur Fremdenfeindlichkeit, Rassismus ist aber nur ein Spezialfall dieser Neigung. Die Urmenschen haben in Stämmen gelebt und waren mit dem Nachbarclan verfeindet, von deren Mitgliedern sie sich äußerlich nicht unterschieden. Sie bekamen Stämme mit anderen Haut- und Haarfarben so gut wie nie zu Gesicht, lagen doch Gebirge und Weltmeere zwischen ihnen. Dass es nicht auf die Hautfarbe ankommt, hat schon das Ferienlager-Experiment gezeigt, bei dem sich die Jungen aus den Gruppen der Klapperschlangen und der Adler mit selbstgebauten Waffen bekämpften. Für ein anderes eindrückliches Experiment zur Gruppenbildung haben Kinder im Alter zwischen 6 und 9 Jahren ebenfalls ein Ferienlager besucht. Während des Aufenthalts trug eine Gruppe blaue, die andere gelbe T-Shirts. Die Lehrer teilten die Gruppen für Spiele oder Sport konsequent nach den Farben ein, bewerteten die Farben aber nicht. Schon nach 4 Wochen hatten die Kinder positive Auffassungen über ihre eigene Gruppe und negative über die andere entwickelt. Als beim Kontrollversuch die Lehrer keine Farbgruppen bildeten, hatte auch keines der Kinder Vorurteile über die eigene oder die fremde Gruppe. Unzählige historische Konflikte zeigen, dass sich verfeindete Gruppen bis aufs Blut bekämpfen, obwohl sie sich tatsächlich nicht nur ethnisch sehr ähnlich sind. Man denke an die Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten im Nahen Osten oder zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland. Die Gruppenzuordnung ist dabei an so subtilen Feinheiten erkennbar wie an der Verehrung der richtigen Propheten oder der korrekten Auslegung einer heiligen Schrift. Bei Fremdenfeindlichkeit ist die Hautfarbe einfach deshalb oft ausschlaggebend, weil sie deutlich sichtbar ist. Wie übrigens auch das Geschlecht. Erkennbarkeit und Andersartigkeit sind auch der Grund, warum Rothaarige, die nur etwa 1% der Weltbevölkerung ausmachen, in der Schule oft gehänselt werden. Kinder haben stärkere Vorurteile gegenüber anderen Kindern, die einen fremden Akzent haben, als gegenüber Kindern, die eine andere Hautfarbe haben. Bei amerikanischen Erwachsenen reicht schon ein fremder Dialekt, um Abneigung zu erzeugen, wie eine klassische Studie in den 60er Jahren gezeigt hat. Rassenideologien, mit denen Menschen zu allen Zeiten ihre Fremdenfeindlichkeit gerechtfertigt haben, sind aus evolutionsbiologischer Sicht also nur nachgereichte pseudowissenschaftliche Scheinerklärungen für einen archaischen Instinkt.